Uns ist deutlich geworden, dass die Frage, ist die konstatierte urchristliche Überwucherung der wirklichen Jesus-Tradition durch üppigste Legendenbildung möglich gewesen, auf keinen Fall schematisch mit irgendwelchen Erfahrungstatsachen beantwortet werden darf. Die Besonderheit und Einzigartigkeit des Falles muss in Rechnung gestellt werden. Der besondere Ausgangspunkt im papierenden Quellenmaterial verlangt den entsprechenden besonderen Vergleichspunkt in der lebendigen Erfahrung. Unsere Frage lautet daher genauer präzisiert so: Ist es psychologisch möglich, dass Menschen, nämlich die Urapostel zu Jerusalem, die mit wirklicher Geschichte, nämlich mit der echten Jesusgeschichte, bestimmte ungeheuerliche Behauptungen beweisen wollen und beweisen müssen, ihr sicheres Beweismittel freveltlich selbst durch Legendenerdichtung entwerten und schließlich total vernichten? Die gewaltige Schwere dieser Frage ergibt sich am besten aus dem von der theologischen Kritik ermittelten Umstand, dass die von der Urgemeinde angeblich unbekümmert betriebene Legendisierung bereits im Laufe eines Menschenalters den wirklichen Geschichtskern der Jesus-Tradition bis ins innerste Mark hinein verzehrt und in Dichtung umgewandelt hat. Und das alles unter den Augen der erbittertsten und mit den wirklichen Ereignissen bestens vertrauten Gegner. Erwägt man diese Faktoren als im rauen Leben wirksam, so besteht kein Zweifel, dass obige Frage verneint werden muss. Von einigen natürlich zu erklärenden Heilungsgeschichten abgesehen, stehen bei unseren kritischen Theologen alle krassen Wunderberichte in dem berechtigten Verdacht, Fantasieerzeugnisse der dichtenden Gemeinde zu sein. Leider machen sich die Theologen gar nicht klar, was es bedeutet, dass die meisten Wunder Legenden sein sollen. Es würde besagen, dass die ersten Christen tatsächlich so dumm gewesen sein sollten, ihr vornehmstes Beweismittel, nämlich die echte Jesusgeschichte, durch allerlei Fantasiegeschichten zu entwerten und dass sie bei ihren nicht den wirklichen Ereignissen wohlvertrauten Gegnern mit solch offenkundigen Märchen Glauben gefunden hätten. Diese Wundermärchen müssten schon sehr früh erdichtet worden sein, denn bereits der zuerst schreibende Evangelist Markus hat derartige Dinge in der mündlichen Überlieferung angetroffen. Jülicher schärft uns dies sogar besonders ein. Die Anlagerung dieses Edelrostes an die Tradition können wir uns gar nicht früh genug anhebend vorstellen. So sind nun einmal die evangelischen, aber auch die profanen Kritiker. Man konstatiert hier eine befremdliche Erscheinung der papierenden Quellen als hinzunehmende Tatsache, ohne sich die Frage vorzulegen, ob denn das ermittelte Faktum überhaupt als Wirklichkeitsausschnitt lebendiger Erfahrung möglich sei. Da verraten doch katholische Theologen an diesem Punkte entschieden mehr Wirklichkeitssinn, wenn es gilt, stützend für die restlose Echtheit der neutestamentlichen Erzählungen beizubringen, und wenn solche Stützen zufällig auch aus der Erfahrung hergenommen werden können, entwickeln die katholischen Gelehrten einen bewundernswerten Sinn für Erfahrung und Wirklichkeit. Ich lasse also einem katholischen Kritiker das Wort. Sie, die Wunderberichte, stützen sich nicht bloß auf das Zeugnis der vier Evangelisten und ihrer unmittelbaren Gewährsmänner, sondern sie stehen auf der Bürgschaft sämtlicher Zeitgenossen Jesu, welche mit dem Allmachtswirken des Heilands vertraut waren. Deren waren beinahe unzählige. Jesus lehrte und wirkte nicht im Geheimen. Eine unermessliche Menge Volkes folgte ihm, und erst die pharisäischen Gegner des Heilandes. Die Pharisäer und Schriftgelehrten belauerten ihn, heißt es bezeichnenderweise wiederholt im Evangelium, wovon seinen Wundern die Rede ist. Die gegenwärtige Legendentheorie setzt mit Unrecht voraus, es seien die Worte und Taten Jesu von der urchristlichen Tradition und Literatur zu grotesken Wundererzählungen aufgeborscht worden, ohne dass irgendjemand diesem Frevelspiel Einhalt geboten und die frechen Geschichtslügen entlarvt hätte. Im Lichte der wirklichen Verhältnisse betrachtet, ist diese Voraussetzung rein undenkbar. Sie könnte höchstens dann ernst genommen werden, wenn mit Christus die ganze Generation jener Zeitgenossen ausgestorben wäre, die ihn gekannt, gesehen, gehört und einem anderen Geschlecht Platz gemacht hätte, das von ihm wenig Sicheres mehr wusste. Dem ist jedoch nicht so. Solch kräftige Berufung auf die wirklichen Verhältnisse erfreut dem absoluten Kritiker das Herz. Denn es stimmt, die Feinde der Jünger Jesu schliefen nicht, sondern lagen, wie wir aus der Apostelgeschichte wissen, immer auf der Lauer, um einen Grund zu finden, die Christusgläubigen zu vernichten. Da blieb den Aposteln nichts übrig, als sich zusammenzunehmen und nur durch die bekannte, wirkliche Geschichte ihres Meisters zu werben. Würden sie auch nur gelegentlich versucht haben, öffentlich Lügen aufzutischen, so wäre es im wirklichen Leben unweigerlich vorbei gewesen mit einem Erfolg ihrer Predigt. Und die angeblichen Legendendichter wären auch so schlau gewesen, das Gefährliche eines etwaigen Legendenspieles vorher selbst einzusehen. Einer Welt von Feinden gegenüber mit haarsträubenden Märchen unangefochten durchzukommen, davon konnten nur Narren träumen. Und solche Narren und Dummköpfe und Betrüger sollen doch nun aber nach den Schilderungen, besonders der Apostelgeschichte, die ersten Jesusverkünder nicht gewesen sein. Die ungeheuren Schwierigkeiten für urchristliche Legendenbildung werden auch durch folgende Erwägungen unterstrichen. Nehmen wir einmal den im wirklichen Leben jener ersten Christen völlig unwahrscheinlichen Fall, die Christusgläubigen hätten sich dummerweise doch entschlossen, über ihren Meister Legenden zu erdichten und in die Welt zu setzen. So hätte vorher unter ihnen eine Einigung über ein solches Vorhaben erzielt werden müssen. Mindestens die 12 hätten sich mit Handschlag und Eid verpflichten müssen, der gegnerischen Außenwelt niemals ein Wörtlein über die Legendenfabrikation zu verraten. Ganz abgesehen davon, dass ihre Märchen bei der ersten öffentlichen Verlautbarung wohl ausgelacht worden wären, soll man annehmen, die Urapostel seien wirklich solche listigen Verschwörer gewesen und seien für ihre Machenschaften sogar in den Tod gegangen? Oh nein, rufen jetzt auch die theologischen Kritiker, eine solche Unterstellung geht zu weit. Betrüger waren jene Männer keineswegs. Aber gerade nach Ansicht der evangelischen Forscher soll doch tatsächlich gedichtet worden sein. Jülicher hat uns vorher sogar gesagt, man könne sich die Legendenbildung gar nicht früh genug anhebend vorstellen. Wer hat denn nun eigentlich gedichtet? Vielleicht irgendwelche fantasiebegabten sonstigen Mitglieder der Urgemeinde? Sozusagen aus dichterischem Zeitvertreib? In diesem Falle, das ist gewiss, hätten die 12 als verantwortliche Führer solchem dichterischen Gefolgsmann sehr bald das Handwerk gelegt, weil sie es unmöglich hätten dulden können, dass die echte Jesus-Tradition als ihr bestes Werbemittel von Unbefugten entwertet worden wäre. Nach der Apostelgeschichte übten ja die Urapostel auch über die außerhalb Jerusalems entstandenen Gemeinden strenge Kontrolle aus. Die evangelischen Kritiker geraten hier also arg in die Klemme. Da sie nicht mehr weiter können, schieben sie einfach die Schuld an der ominösen Jesusdichtung einem anonymen Wesen in die Schuhe, der berüchtigten Gemeindelegende. Es kümmert den evangelischen Theologen Mauerbrecher gar nicht, zu behaupten, die Gemeinde selbst hat den Unterschied zwischen Legenden und echten Erinnerungen nicht empfunden. Die Argumentation Mauernbrechers ist bewundernswert, nämlich, wenn die Gemeinde den Unterschied empfunden hätte, dann hätte sie natürlich nicht bewusst gedichtet. Da aber nun feststeht, dass gedichtet worden ist, so muss solches Dichten in der Gemeinde unbewusst, naiv vor sich gegangen sein. Damit stehen wir wieder wie einstmals bei Strauß vor dem sonderbaren Gespenst Gemeindelegende, diesem Wesen, das sich der Gemüter wie ein Vampir bemächtigt und in ihnen dichtet. Und diese armen Menschen merken gar nicht, dass jemand in ihren Köpfen dichtet.